sie war noch ein Kind. Da hat der alte Mann ihr Leben zerstört. Sie wusste nicht, warum es mit ihr geschieht. Alleine weint sie, was sie ihm nie verriet. Sie hatte Angst, sie kam nicht mehr zur Ruhe. Nur ihr Teddy hörte ihr immer zu. Geschändet, Abend für Abend, er hat sie gequält, Nacht für Nacht, er nahm ihre Kindheit, er hat sie verdorben und nur deshalb ist sie gestorben. Konnte es nicht mehr tragen, der keine mag sie noch vertraut. Durch dieses Schwein war ihr Leben verbaut. Sie wollte nicht mehr leben, ihr Geist war wie blind. Man fand sie totgeschlagen, doch sie war noch ein Kind. Er hat sie geschändet, Abend für Abend, er hat sie gequält, Nacht für Nacht, er nahm ihre Kindheit, er hat sie verdorben und nur deshalb ist sie gestorben. Geschändet, Abend für Abend, er hat sie gequält, Nacht für Nacht, er nahm ihre Kindheit, er hat sie verdorben und nur deshalb ist sie gestorben. Er hat sie geschändet, Abend für Abend, er hat sie gequält, Nacht für Nacht, er nahm ihre Kindheit. Er hat sie verdorben und nur deshalb ist sie gestorben. Schwein!